sich Zeit entnehmen will, muss damit tapfer herzen. Es sind der Armen Feind zu viel, bereiten uns große Schmerzen. Da heißt es stehen ganz unverzagt in seiner blanken Meere, dass sich der Feind nicht an uns wagt. Es geht um Gut und Ehre. Die ganze Welt, der Zufall hält mit Rügen. Und der sich jetzt noch redlich hält, muss endlich unterliegen. Rechtschaffen hin, rechtschaffen her, das sei nur alte Geigen. Gewalt, Betrug und List wie mehr, sag du, man wird sie zeigen. Feind nicht an dich wagt, es geht um Gut und Ehre.